marschiert Nasser, ein Slum am Rande der Megametropole Kairo. Hier leben die Menschen vom Müllsammeln und Recyceln. Vorwiegend sind es koptische Christen. Es riecht säuerlich nach Unrat, Abgasen und verbranntem Plastik. Eselkarren und Lastwagen mit meterhohen Müllpaketen schlängeln sich durch die schmalen, ungepflasterten Gassen. Am Straßenrand sitzen Männer und trinken Tee. Hanafati steht auf dem Hausdach seiner Schwägerin Sherin. Die Mittagssonne brennt. Er beugt sich über zwei Solarpaneele, die mit gelbem Wüstenstaub bedeckt sind. Kopfschüttelnd fährt der 27-jährige Ingenieur mit dem Finger über die Glasfläche und wendet sich dann seiner Schwägerin und ihrem Mann zu. Es reicht nicht, wenn man die Anlage einmal im Monat sauber macht. Das muss man mindestens zweimal in der Woche tun. Hier der ganze Schmutz, da kommt die Sonne ja gar nicht mehr durch. Der Staub ist wie eine Wolke, die sich darüber schiebt. Hanafati war einer der ersten in seinem Viertel, der auf seinem Hausdach eine Solaranlage installiert hat. Vor 5 Jahren schloss er sich dem Projekt Solar Cities an, das von der amerikanischen Entwicklungshilfeorganisation USAID gefördert wurde. Aus Aluminiumresten, Glas, Kupferrohren und Dämmmaterial aus Styropor hat Hanafati dort gelernt, eine Solarheizung für Wassertanks zu bauen. Mittlerweile profitieren 27 Familien in Manjet Nasser, der Müllstadt, wie sie auch genannt wird, von diesem System. Sie haben es geschafft. Sie müssen ihr Badewasser nicht länger umständlich in einem Topf auf einem Kerosinkocher erhitzen. Dank der Solaranlage stehen nun 180 Liter warmes Wasser zur Verfügung. So viel fasst der Tank. Das spart Energiekosten, sagt Hanafati, und nicht nur das. Die Leute arbeiten hier mit Müll. Ihre gesamte Kleidung, ihre Hände, ihre Häuser, der gesamte Ort ist voller Schmutz. Deshalb ist es ganz wichtig, dass sie heißes Wasser haben, um ihre Häuser zu säubern, um duschen zu können und um ihre Kinder vor Infektionen zu schützen. Die Menschen hier sind sehr arm und viele nutzen immer noch Kerosinkocher oder sie verbrennen Plastik. Das ist nicht gesund. Die meisten Leute kennen keine solarbetriebenen Warmwasseranlagen. Sie können nicht glauben, dass man mit Hilfe von Sonnenstrahlen Wasser erwärmen kann. Ortswechsel. Ein 5-Sterne-Hotel im Zentrum von Kairo, rund 10 Kilometer von der Müllstadt entfernt. Paul van Zoon, der Chef der Desertec-Industrieinitiative, hat zu einer Konferenz geladen, um für ein gigantisches Wüstenstromprojekt zu werben. Es trägt den Namen Desertec. Rund 400 Gäste sind der Einladung gefolgt. Die Hälfte der Anwesenden stammt aus der Region, vorwiegend Männer in dunklen Anzügen, weißen Hemden und Krawatten. Einige sind Desertec-Gesellschafter der Deutschen Bank, von der Firma Siemens und der Münchner Rückversicherungsgesellschaft. Aber auch Wissenschaftler und Politiker interessieren sich für das Wüstenstromprojekt. 2009 hatte sich die Desertec-Industrieinitiative in München gegründet. Aus 12 Gründungsmitgliedern sind mittlerweile über 50 Gesellschafter geworden. Ihre Vision? Im Jahr 2050 sollen rund 15% des europäischen Energiebedarfs mit Wüstenstrom gedeckt werden. Dafür plant das Desertec-Konsortium Solarfelder auf dem Sonnengürtel Nordafrikas. Dort, wo die Sonne am stärksten strahlt, so Geschäftsführer Paul van Zoon. Wenn es mal ganz konkret über Projekte geht, dann ist es so, dass wir uns erstmal konzentrieren auf den Bereich Marokko, Algerien, Tunesien. Aber langfristig auch Projekte in Ägypten, auch in Libyen sehen und in der Region Jordanien, Syrien ganz langfristig und auch Anschluss an Türkei. Um es mal ganz konkret zu sagen, denke ich, dass nach den ersten, sagen wir, 10 Jahren von Anlaufprojekten erwarten wir doch, dass in Ägypten so ab 2020 auch eine große Entwicklung stattfinden kann. Nur ein paar Fußminuten vom Hotel entfernt befindet sich der Tahrirplatz, das Symbol der ägyptischen Revolution. Dort, wo das Militär auf Demonstranten schoss und nach wie vor protestiert wird. Doch Paul van Zoon winkt ab. Der arabische Frühling bereitet ihm keine Sorgen. Das wird insgesamt unsere Entwicklung von Desertec nicht stören. Wenn es gewisse Länder gibt, wo es etwas langsamer geht, in gewisse Perioden, dann gibt es bestimmt Länder, wo es dann etwas schneller gehen kann. Kurzfristig erwarten wir sicherlich, dass es alle möglichen Herausforderungen geben kann, aber langfristig ist das eigentlich bedeutungslos. Kairo, die Stadt am Nil, wurde bewusst für die Konferenz ausgewählt. Auch wenn Ägypten nicht an erster Stelle der europäischen Wüstenstromvision steht, soll das Land möglichst früh eingebunden werden, so der Geschäftsführer der Desertec-Industrieinitiative. Und nicht nur, weil die Sonne hier mit sehr hoher Intensität über das Jahr gesehen dreimal so lange strahlt wie in Deutschland. Ägypten ist ein sehr wichtiges Land zwischen Nordafrika und Nahen Osten, aber auch die Verbindung nach Europa, die sehr stark, auch kulturell sehr stark ist. Ägypten könnte ganz langfristig eine Drehscheibe werden im Bereich Energie. Und es ist deswegen gut, dass wir schon früh damit anfangen, auch Ägypten mit ins Boot zu nehmen. Auch Ägypten selbst hat großes Interesse, Teil der gigantischen Sonnensammelanlage zu werden. Denn die Gasvorräte des Landes neigen sich dem Ende zu und die Bevölkerung wächst rasant. Entsprechend wird der Stromverbrauch stark ansteigen, um rund 8% jedes Jahr, rechnet Energieminister Hassan Yunus. Nun müssen wir auch nach anderen Lösungen suchen. Solarenergie ist da eine gute Alternative für die Zukunft. Und wir können hier viel Sonnenenergie produzieren, die auch nach Europa exportiert werden kann. Ich glaube, dass es eine sehr gute Partnerschaft zwischen Europa und den nordafrikanischen Ländern geben kann. Bis 2020 will Ägypten seine Energiegewinnung aus erneuerbaren Quellen auf 20% erhöhen. Und das Land hat die idealen Voraussetzungen dafür, ebene Wüstenlandschaften und ein fast immer wolkenloser Himmel. Neben der Kooperation mit europäischen Ländern gäbe es auch nationale Ziele, betont Adel Khalil vom Regionalen Zentrum für Erneuerbare Energien und Energieeffizienz, einer regionalen Denkfabrik mit Sitz in Kairo. Wir wollen nicht nur die Energieversorger für Europa sein, wir haben natürlich auch unsere eigenen Interessen in der Region. Es werden vor allen Dingen Arbeitsplätze dadurch geschaffen, die entsprechende Industrie und die Infrastruktur dafür. Wir rechnen mit 10 neuen Jobs pro Megawatt Strom. Man kann sich vorstellen, was das bedeutet, wenn es um Großprojekte geht, die sich im Gigawatt-Bereich bewegen. Das sind dann über 1 Million neue Jobs. Und wenn es Wachstum gibt, dann wird es auch weniger Gewalt geben und weniger Terrorismus. Und er fügt hinzu: I look at it as an oil well, because each square kilometer from the desert. Für mich ist das Projekt wie eine Ölquelle, weil jeder Quadratkilometer Wüste kann genauso viel Energie produzieren wie 2 Millionen Barrel Öl. Nur, dass man keine Pipeline mehr hat, sondern elektrische Kabel. Das ist also unsere neue harte Währung hier in der Region. Eine Autostunde von Kairo entfernt in Kuraimat wird der Konferenzgesellschaft die Zukunft präsentiert. 2000 Parabolspiegel blinken in der Wüstensonne. Sie sind von einer Mauer umgeben, die den Wind abhalten soll. 2008 wurde mit dem Bau der Anlage begonnen, mit finanzieller Unterstützung der Weltbank. Durch die politischen Ereignisse musste der Projektstart jedoch immer wieder verschoben werden. Die ausländischen Partner haben zeitweise das Land verlassen. Seit Juni dieses Jahres läuft die Anlage nun, sogar mit einer höheren Leistung als ursprünglich geplant, 8% mehr Ertrag. Entwickelt wurde das Solarfeld von dem deutschen Unternehmen Solar Millennium in Zusammenarbeit mit dem ägyptischen Unternehmen Orascom. 6 deutsche Mitarbeiter lernen die 20 lokalen Kräfte derzeit an. In 3 Jahren soll die solarthermische Anlage dann komplett in ägyptische Verantwortung übergeben werden. Mit 150 Megawatt Leistung ist Kuraimat allerdings eher ein kleines Kraftwerk. Es ist ein Hybridkraftwerk und nutzt Erdgas und Solarenergie zur Stromerzeugung. Für den solaren Anteil wird mit Hilfe von Spiegeltechnik Wasser erhitzt. Der entstehende Wasserdampf treibt dann Turbinen an. So wird 1/6 des Stroms produziert. Der Rest wird mit Hilfe von Gasturbinen erzeugt, erklärt Georg Brackmann, der Geschäftsführer von Fichtner Solar, der den Bau der Anlage überwacht hat. Was wichtig ist hier, dass man hier das Prinzip prüft und sicherstellt, also es funktioniert. Wir können in ein Gaskraftwerk einen Solarstrom integrieren. Durch diese Integration wird das Ganze kostengünstiger. Durch die Kombination von Solarenergie und Erdgas kann die Anlage rund um die Uhr Strom produzieren. Es ist die erste ihrer Art in Ägypten, betont Mohammed El Sobki, der Leiter des Zentrums für Energieforschung von der Universität in Kairo. The absolute amount of electricity coming from the solar component is not that big, but this is. Das ist jetzt natürlich noch nicht so viel, was an Solarenergie gewonnen wird. Aber das ist ein gutes Beispiel für Technologietransfer. Und in einem weiteren Schritt überlegt man jetzt, wie man Parabolspiegel lokal und effizient produzieren kann. Wir haben bereits ein paar Glasmanufakturen hier in Ägypten. Es gibt da schon ein paar Produkte. Kuraimat ist auf jeden Fall der Türöffner für weitere Projekte. Das ist wirklich ein positiver Start. Der Betrieb der Anlage wird genau beobachtet. Es wird eine Lernkurve geben. In Komombo in der Nähe von Assuan ist bereits eine weitere 100-Megawatt-Anlage in Planung. Ein solarthermisches Kraftwerk, das nach spanischem Vorbild Wärme auch speichern kann. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW begleitet die Projektentwicklung und wird es finanziell unterstützen, so Wolfgang Reuß, der Abteilungsleiter der Region Mittlerer Osten und Nordafrika. 600 Millionen Euro wird es voraussichtlich insgesamt kosten. Die Investitionskosten sind immens, in der Tat. Am Ende ist es eine Langfriststrategie, die man damit fährt. Es ist klar, wenn Sie das heute vergleichen mit einem thermischen, gasbefeuerten Kraftwerk, sind die Gestehungskosten, also die Kosten pro Kilowattstunde Strom, deutlich höher. Aber wir glauben A daran, dass, sage ich mal, die Preisschere sich in beide Richtungen bewegen wird. Solarenergie wird günstiger werden, thermische Energie wird teurer werden, weil die fossilen Brennstoffe einfach teurer werden. Und deswegen, glaube ich, lohnt es sich jetzt heute und jetzt auch, sage ich mal, in solchen größeren Summen zu investieren. In der Müllstadt sitzt Hanafati in einem Teehaus. Vor ihm steht ein Glas mit Minztee. Er hatte von der Desertec-Konferenz gehört, sich in Sweatshirt und blauer Jeans in den Bus gesetzt, samt ein paar selbstgeschriebenen Visitenkarten im Rucksack. Er ist durch die marmorne Empfangshalle des Hotels gelaufen, durch den Security-Check und hat sich zu den Konferenzräumen durchgefragt. Hanafati wollte auch teilhaben am Fortschritt, Kontakte knüpfen, sich informieren, lernen, ob und wo er gebraucht werden könnte. Am Eingang hat man ihn abgewiesen. Umgerechnet 500 Euro sollte er Eintritt zahlen, was er natürlich nicht konnte, erzählt er. Dennoch ist Hanafati optimistisch. I like Desertec idea and it's good chance for all the youth who lives in North Africa. Ich finde Desertec gut. Es ist eine Chance für junge Leute in der Region und es gibt einen Austausch. Wir bekommen von den Europäern die Technologie, sodass wir Projekte schneller umsetzen können und wir Nordafrikaner stellen die Energie zur Verfügung, die sie brauchen. Es wird viele Jobs bringen. Hanafati ist auf der Suche nach einem neuen Job. Für Solar Cities arbeitet er ehrenamtlich. Früher führte er Touristen durch sein Viertel, zeigte ihnen, wie man Müll sinnvoll recyceln kann und natürlich präsentierte er ihnen die Warmwasser-Solaranlage, die er selbst gebaut hat. Doch die Touristen bleiben wegen der angespannten politischen Lage seit Monaten aus. Ich arbeite als Übersetzer, als Lehrer für Umweltbildung oder als Müllsammler. Damit verdiene ich jedoch nicht genug. Mit dem, was ich verdiene, bezahlen wir das Nötigste: Essen, Trinken, Strom. Ich habe nicht jeden Tag Arbeit und es gibt immer wieder auch Probleme, Demonstrationen, Straßenschlachten. Die Solarpaneele auf dem Dach von Hanafatis Haus sind anfangs misstrauisch beäugt worden. Inzwischen sind sie eine Attraktion. Weitere Anlagen wird es in nächster Zeit in der Müllstadt jedoch nicht geben. Die Förderung ist ausgeschöpft, sagt Hanafati. Manchmal sagen Freunde und Bekannte zu mir, du hast den ganzen Tag warmes Wasser, wir wollen das auch. Dann muss ich sie leider enttäuschen, denn ohne die finanzielle Förderung sind die Solarpaneele unerschwinglich. Eine Anlage kostet rund 400 Euro. Der Durchschnittsverdienst der Menschen in der Müllstadt liegt jedoch bei weniger als 2 Euro am Tag und Kredite sind kaum zu bekommen. Bei den derzeit stark subventionierten Strom- und Gaspreisen macht sich die Installation von Solarpanelen erst nach 15 Jahren bezahlt, sagt Hanafati. Die Subventionen sollten endlich aufgehoben werden und es sollte den Leuten viel mehr geholfen werden, dass sie endlich Jobs bekommen und genug verdienen, damit sie sich Solarenergie oder alternative Energien leisten können. Zurück zur Konferenz. Dort wird gerade über die Kosten der Wüstenstromprojekte diskutiert. Von 400 Milliarden Euro ist die Rede, die benötigt werden, um die Desertec-Vision Wirklichkeit werden zu lassen. Ein stolzer Betrag, der schwer zu beschaffen ist. Doch die Energiewende in Deutschland hat die Wüstenstromvision beflügelt. Allerdings sieht Ernst Rauch, Desertec-Gesellschafter von der Münchner Rückversicherungsgesellschaft, auch noch andere Hindernisse. Die Rahmenbedingungen müssten sich gerade auch in Ägypten ändern. Wir haben hier ein Subventionsregime, das alles andere als hilfreich ist, um diese neuen Technologien, erneuerbare Energien schneller in den Markt zu bringen. Es findet jetzt eine Subvention der fossilen, der konventionellen statt. Aber die Politik muss entscheiden, was sie am Ende will. Nach wie vor sind fossile Brennstoffe die preiswerteste Alternative, was derzeit private Investoren noch hemmt, in teure Solarkraft zu investieren. Auch Desertec-Chef Paul van Zoon ist überzeugt, dass die Finanzierung des Projekts die größte Herausforderung sein wird. Die Kapitalseite wird von den Gesellschaften geliefert, so sieht das aus. Was wir zusätzlich brauchen, ist Unterstützung, auch finanzielle Unterstützung von Regierungen, zum Beispiel bei der Abnahme von Strom. Der Strompreis, das Kostenniveau von solaren Anlagen im Moment noch über dem Markt liegt. Und die Differenz, das muss genauso wie Sie das in Deutschland auch kennen, kann das eigentlich nur durch staatliche Unterstützung gelöst werden. Paul van Zoon hofft auf Unterstützung der deutschen Bundesregierung. Doch da wird sich das Wüstenstromprojekt mit anderen Vorhaben messen müssen, sagt Oliver Geden, Energieexperte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Das wird natürlich dazu führen, dass die Bundesregierung oder eben auch andere Länder in der Europäischen Union immer abwägen, was bringt uns Desertec in Konkurrenz zu anderen möglichen Energiequellen oder Produktionsstrukturen. Und dann wird Desertec sich gewissermaßen gegen Windstrom aus der Nordsee behaupten müssen. Dann kann es Desertec auch passieren, dass die Bundesregierung sagt, also für uns sind andere Infrastrukturen wichtiger als Desertec. Ein erstes echtes Desertec-Referenzprojekt soll schon im nächsten Jahr angeschoben werden, schneller als man ursprünglich dachte. In Marokko sind die Voraussetzungen besonders günstig. Der große Vorteil dort, durch eine bereits bestehende Leitung zwischen Casablanca und Gibraltar könnte der erste Strom bereits in wenigen Jahren nach Europa fließen, so Paul van Zoon. Die Exportfrage ist absolut eine sehr langfristige Frage. Wir wollen aber mit Export schon anfangen, um das Prinzip zu testen und auch deutlich zu machen, dass man anfangen muss, Netze zu bauen, weil das wird auch lange dauern. Es wird sicherlich viele Jahrzehnte dauern, bis man die Netzinfrastruktur so erweitert hat, dass auch Europa maximal von diesen Quellen profitieren kann. In der Müllstadt dämmert es bereits. Aus der Ferne hört man aus dem muslimischen Viertel die Rufe des Muezzin. Hanna Fati steht auf dem Dach seines Hauses und lehnt sich über eine kleine Mauer. Im Haus gegenüber sortieren seine Nachbarn Müll. Er wird weiter die Warmwasseranlagen in der Nachbarschaft reparieren, ohne dass er dafür Geld bekommt, und Ökoführungen machen, wenn die Touristen wieder ins Land kommen. Doch er bleibt optimistisch und hat seine eigene Zukunftsvision. Hier drüben sieht man eine Solaranlage und da ganz weit hinten auch noch eine. 27 Anlagen gibt es insgesamt in der Müllstadt. Und irgendwann wird dies hier der Stadtteil sein, der die meisten Solaranlagen für Warmwasser auf den Dächern hat.